Und so haben wir ihn als einen arabischen Koran hinabgesandt. Und wir haben darin verschiedene Androhungen dargelegt, auf dass sie gottesfürchtig werden mögen oder er bei ihnen Gedenken Allahs hervorrufe.